Nationalhymnen. Hallo Leute, willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um Nationalhymnen. Bestimmt habt ihr schon mal eine bei einem Fußballspiel oder bei den Olympischen Spielen gehört. Aber habt ihr euch jemals gefragt, warum sie eigentlich so wichtig sind? In den nächsten Minuten erzähle ich euch, was Nationalhymnen ausmacht, warum sie so bedeutend sind und was hinter einigen der bekanntesten Hymnen der Welt steckt. Was ist eigentlich eine Nationalhymne? Eine Nationalhymne ist im Grunde das musikalische Aushängeschild eines Landes. Sie wird bei offiziellen Veranstaltungen, politischen Feiern und großen Sportereignissen gespielt. Der Text handelt oft von Dingen wie Freiheit, Einheit oder Stolz. Die Melodie ist meistens ziemlich eingängig, damit jeder sie mitsingen kann. Und das macht sie so kraftvoll. Aber eine Nationalhymne ist nicht nur ein Lied, sondern auch ein Stück Geschichte und Identität. Bekannte Beispiele für Nationalhymnen. Ein paar kennt ihr sicher, zum Beispiel La Marseillaise aus Frankreich. Sie wurde während der Französischen Revolution geschrieben und ist bis heute ein Symbol für Freiheit und den Kampf gegen Unterdrückung. Dann gibt es noch die US-Hymne, The Star-Spangled Banner. Die entstand während eines Krieges, als eine amerikanische Festung unter Beschuss stand. Besonders cool finde ich die südafrikanische Hymne. Sie kombiniert 5 verschiedene Sprachen und steht für die Vielfalt und den Neuanfang nach der Apartheid. Das zeigt, dass Hymnen oft mehr erzählen, als man auf den ersten Blick denkt. Und warum sind Nationalhymnen wichtig? Sie verbinden Menschen, egal ob im Stadion oder bei offiziellen Feierlichkeiten. Sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und erinnern an die Geschichte eines Landes. Wenn Menschen ihre Hymne singen, zeigen sie nicht nur Stolz, sondern erinnern sich auch daran, was ihr Land durchgemacht hat. Klar, manche finden das vielleicht altmodisch, aber in wichtigen Momenten können Nationalhymnen echt bewegend sein. Und zum Schluss möchte ich sagen, das war's von mir. Nationalhymnen sind mehr als nur Melodien, sie sind musikalische Geschichtsbücher, die Menschen verbinden und für viele wichtige Werte stehen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.